Deadsman Walking oder die Verwandlung des Hermann Detzner. Hörspiel von Kai-Uwe Kohlschmidt. Nun, eines scheint klar. Mich gibt es nicht. Nicht mehr. Alles, was ich sein konnte, ist dort geblieben. Im Dschungel von Kaiser Wilhelm Land. Nur dort war ich. Nur dort blieb ich. Um nicht mehr zu sein. Oder ein anderer. Denn ein anderer. Und zumindest dies scheint klar. Kam zurück. Die in einen ihm vorgehaltenen Spiegel befremdet hineinschauen, Kopfschütteln, das eigene Bild ohne Zeichen des Erkennens betrachten, wie es bei Affen auch beobachtet worden ist. Wie es bei Affen auch beobachtet worden ist. Ja. Und dieses Land war von dem gleichen rätselhaften Stamm bewohnt, den ich für den Urstamm der eingesessenen Papua zu halten geneigt bin. Und die Neugier trat zutage, mit was für Kanaka Belong Mountains wir wohl späterhin es noch zu tun haben würden. Ja, so schrieb ich es. So war es. Formidable! Bironco! Bironco! Und ein Geist! Bitte nicht rein! Drei Generationen fallen in der Regel diesen Fäden zum Opfer, da der Sieger neben den wehrhaften Männern ferner die Knaben zur Kannibalenmahlzeit verzehrt. Überdrüssig! Borstentier! Dann hebt ein Morden ein gegenseitiges Sich-Auffressen an, da der Mann glaubt, dass die guten Eigenschaften des Gegners durch Verspeisen seines Fleisches in ihn selbst übergehen werden. Glattes Fleisch, ich hole mir! Was? Der brave Halenke brachte mir einen weißen Kakadu. Die ersten menschlichen Laute waren... Marschieren, marschieren! Aber wie, wenn ein fremder Brauner die Hütte betreten wollte. Franzos, Dolchstoß! Richtig so! Detzman? Wie soll es sein? Detzman Walking! Die Verwandlung des Hermann Detzner. Gott, steh mir bei. Ich erinnere mich, das war mein Name. Mein Name... Unser Hauptmann, der ist gut, wenn er sein Liese reiten tut. Aber wie wird's dann aussehen, wenn er muss zu Fuß gehen? Hauptmann Detzner, sollten wir nicht umkehren? Unser Auftrag scheint erfüllt. Ach, das weiß der Gouverneur in Hermannshöhe schon. Wir können durchaus noch einen Blick in die Terra incognita werfen, oder Konrad? Aber besagt nicht das Kommando, die Grenze zu vermessen und dann... Hier gibt es nur mein Kommando. Und ich sage Ihnen, wenn wir den Josefsberg erreichen, dann wird man uns Grenze binden. Grenze binden? Man wird uns degradieren. Die Order besagt doch klar, dass... Die Order! Fragen Sie sich einfach immer, was hätte Humboldt jetzt getan? Wir leisten dem Reich einen großen Dienst, wenn wir der Kolonie hier Neuland auftun. Master Haumann, Nachricht von Englisch ist geschickt. Ja, zeig mal her den Wisch. Englisch, die Australier. To the officer in charge of the German forces. Oh, am 4. August 1914 wurde zwischen Großbritannien und Deutschland der Krieg erklärt. Oh mein Gott, ich befehle Ihnen hiermit nach Adolfshafen zurückzukehren. You will be treated as an officer. Das ist ja unerhört! Ich glaube, die Idee mit dem Josefsberg ist doch die schlechteste nicht. Also offenbar 3,5 Monaten führt das Vaterland einen Krieg gegen seinen gehässigsten Nebenbuhler und wir ziehen ahnungslos im Inneren von Deutsch-Neuguinea herum. Wir werden uns nicht tatenlos verdrücken. Die Australier nehmen Neuguinea im Handstreich. Noch ist es nicht so weit. Wir kehren um. Hey, Kanaka, alle mal herhören. Der ehrlose Stamm der English hat unseren großen Häuptling Kaiser Wilhelm, Molchlings, angegriffen. Es ist nun an uns, die Heimat zu verteidigen, auch hier in Deutsch-Neuguinea. Zu Wasser und zu Lande. Wir ziehen jetzt nach Finchhafen, um zuvorderst die Lage aufzuklären. Auf geht's, Konrad! Zu Befehl, Hauptmann Detzner. Auf dem Arsch ein lustiges Lied, aus der Flasche ein lustiges Lied. Über dem Indischen Ozean. Tag 1. Die große Reise beginnt. Niemand von uns kennt diesen Zustand von langanhaltender Einsamkeit. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dass er das halten kann. Er muss nur diese paar Kriegstage überstehen. Wenn ich erinnert werde, bin ich. Die tiefe Ermattung. Darunter eine pulsierende Erwartung. Die nicht vorstellbaren Längen der asiatischen Breiten. Im Lesen in seinem Buch wird es aber deutlich, mein Buch, dass er ein Narr war. Beinahe 100 Jahre ist er, dass ich seine Zeilen schrieb. Diese Gefangenschaft ist freiwillig, das müssen wir noch untersuchen. Er hätte ja jederzeit abbrechen müssen können. Oder hatte mich das Buch geschrieben? Eine Landebahn im Nirgendwo. Tag 2. Ein Niemandsort. Port Moresby. Die Hauptstadt vom alten Erzfeind. Entsetzliche Schwüle. Das Prozedere beim Zoll. Rucksack auf, Tonne zu. Guten Tag und you're welcome. Tropisches Wachkoma. Umsteigen. Warten auf den Propellerflug nach Leh. Was wissen wir? Detzner Hamann, geboren 1882 in Speyer, Soldat, dann Offizier. Leutnant des 2. Bayerischen Pionierbataillons. 1908 begibt er sich nach Afrika ins sogenannte Schutzgebiet von Deutsch-Kamerun als Assistenzoffizier einer Grenzvermessung zum englischen Nigeria. Wieder zurück dann, eine geodätische Ausbildung in Göttingen. Oberleutnant des 3. Bayerischen Pionierbataillons. Erneut geht es nach Kamerun. Das war 1912. Nun leitet er schon die Vermessung. Selbstverständlich. Hermann Detzner, Nomade in Schutztruppenuniform. Zurück im Reich gibt es die Kolonialdenkmünze. Mit Spange. Dann endlich ein neues Kommando. Im Jahr 1914 geht es nach Deutsch-Neuguinea. Kaiser Wilhelmland. Und wieder muss eine Grenze vermessen werden. Zu Britisch-Neuguinea. Genau diese überquert der Fluggerade. Alles vergebens. Gigantische grüne Buckel. Gleich Urwald, Dünen, bizarrer Gebirgsdschungel. Das habe ich vermessen. Erinnerung und Hirngespinst. Möglichkeit und Ahnenecho. Wäre es nicht ein Jammer, wenn diese prächtige Villa dem Feind in die Hände fiele? Welcher Feind, Hauptmann Detzner? Sie verscheuchen lediglich ein paar Kakadus. Cookies. White Cookies. Ich spüre den Feind. Lange kann es nicht mehr dauern. Und hier oben auf dem Hügel der alten Villa haben wir einen formidablen Standpunkt, um die Manaba Bay zu bestreichen. Man sagt, dass die Villa verhext sei. Aberglaube, reinster Aberglaube, wie er hier in Finchhafen weit verbreitet ist. Also ich wäre da nicht so sicher, weil ich glaube... Glauben können Sie, doch wissen tut hier nur der Missionar Kaiser. Er hat schließlich mit dem Spuk in der Region aufgeräumt. Ich habe schlechte Nachricht für Sie, Hauptmann. Ich höre. Johannes Flier, unser Missionssenior, hat sich mit den Bedingungen der Australier einverstanden erklärt und wird den Neutralitätseid ablegen. Das heißt... Jedwede Unterstützung von deutschen Soldaten ist uns untersagt. Was untersteht er sich? Genießt er unseren Schutz, ist es ihm recht. Wenn es brenzlig wird, dann läuft er über, bevor er die Waffen gesprochen haben. Sie sind allein in ihrem Widerstand. Die Kolonie ist praktisch gefallen. Aber was, wenn der Sieg in Europa nicht mehr weit ist? Wir wissen nichts Neues bisher. Die Lage ist wohl sehr unübersichtlich. Sehen Sie nur! Da kommen Sie! Suchen Sie Deckung, Missionar Kaiser! Sie wollen doch nicht im Ernst zu zweit ein Kanonenboot angreifen. Wir stehen hier unseren Mann. Herr Hauptmann, das ist Wahnsinn. Ich plädiere für Kapitulation. Sie feiger Wichte, befestigen Sie den Balkon. Schaffen Sie Sandsäcke her. Meine Herren, ich wünsche Ihnen alles Gute und empfehle mich. Auf Französisch, wie? Wo wollen Sie hin? Ich werde auf den Sattelberg gehen, zur oberen Missionsstation. Ich darf hier nicht verwickelt sein, wenn ich Ihnen ein letztes Angebot machen dürfte. Ich bin ganz Ohr. Begleiten Sie mich. Dann sehen wir weiter. Haben Sie ein Einsehen, Hauptmann? Lieber sterbe ich, als mich in Gefangenschaft zu begeben. Kaiser, ich werde Sie eskortieren. Konrad, es steht Ihnen frei. Ja, was soll ich da sagen? Dann ich... trennen sich unsere Wege hier. Gott zum Gruße, machen Sie es gut, Konrad. Nebers, wir ziehen mit Kaiser. Jawohl, Master Haumann. Ziehen, Kaiser. Gott zum Gruße, Hauptmann Detzner. Tag 3. Der Bootsmann lässt die Pferde zu Wasser und bringt den Pace auf die Dünung. Schnell entfernt sich Lä, das nur wenig Geschaute. Die Küstenlinie perforiert sich neben die Reling. Explodierende Fauna. Die Berge darüber gefüllt in schwere, faule Wolken. Die Trägheit der vorüberfliegenden Galerien aus Lavastränden, Baumüberwucherungen und atmenden Dünsten. An diesen Ufern zog ich damals mit Konrad hin. Von der Preußenrede nach Kap Arkona und tapfer weiter bis Finschhafen. Wo die deutsche Mission ihren Anfang hatte, 1886. Gut 30 Jahre, bevor ich die Insel betrat. Johannes Flier, der erste Missionar in der Pula-Bucht, war da wenig willkommen. Fäkalien säumten sein Zelt die ersten Wochen. Die schon ansässige Deutsche Neuguinea Company hatte sich nicht gerade beliebt gemacht. Landraub, Menschenraub, Raub, Raub, Raub. Is this the cross from the polar bay? We are now in the polar bay? Yes, we are in the polar bay. Ein offener Blick aus dunklen braunen Augen. What's the story from the cross? The story from the cross? Das sanfte Antlitz von Walter. It signifies the first contact with the missionary John Creel, or the first contact with the good news. The locals have erected it up. Walter ist Pastor in Finschhafen. Der einzige Weg zu Detzners Geschichte führt nach wie vor auf Kirchenpfaden. You just see the sign. Ein Holzkreuz. It's a sign of a cross. Lächerlich. And it indicates the faith of the people, something from the heart. They value the gospel of Christ. You know, a cross is also a sign of two ways. They crossing. Crossroads. Yeah. Yes, crossroads. Zwei Wege kreuzten sich hier. Zwei Welten trafen aufeinander. Das Lutherland der Deutschen, das Mutterland der Papuas. Lange hielt sich die Kompanie nicht in Finschhafen. Eine große Epidemie raffte bald alle dahin. Nur die Kuttenträger und Flier harrten eisern aus. Die Papuas hielten Flier für einen Agenten der Kompanie. Sie kamen nur zur Bibelstunde im Tausche gegen Axt und Eisen. Neuen Glauben brauchte erst mal keiner in Deutsch-Neuguinea. Es war ja noch genug vom Alten da. Erst Christian Kaiser sollte die Wende gelingen im Sattelberggebiet. Sawa, Nena, Ku, Takenami. Oh, oh, oh. Und dieses Menschenfresserlied haben Sie dann umdichten lassen. Ja, mit unseren Kirchenliedern können die Kotte-Leute nichts anfangen. Aber sie sind ganz begierig nach neuen Gesängen. So konnte ich ihnen die Idee von Anuto näher bringen. Anuto? Ja, das ist ihr Wort für Gott. Da, dann lass mal hören, Nebas. Lass mal hören. Gott ist sehr mächtig, sein Wort bringt das Leben, Himmel und Erde, den Garten von Eden. Zavane Naku, Takinome, oh, oh, oh. Sieh an, sieh an, so bringen Sie Ihre Schäfchen in die Kolonne. Sie sind mir ja ein Missionar. Im Ernst, ich rekrutiere hier keine Armee von gehorsamen Gläubigen. Ja, ich lebe unter Ihnen. Wir teilen die Arbeit und die Früchte und dabei zeige ich Ihnen, dass die neue Gemeinschaft das Michi bringt. Mm. Ja, den Frieden. Ah. Ein Leben ohne Furcht. Die Furcht? Wovor? Vor Geist! Was? Zauber! Nachbar! Böse! Ja, jeder Stamm ist des anderen Feind. Ja? Für die Papuas gibt es keinen natürlichen Tod. Da steckt immer etwas dahinter. Ein Fluch, ein Berggeist, irgendeine Finsternis. Die Menschenfresserei steht am Ende dieser Kette. Ja. Ich sehe schon, Sie erziehen mir unsere Papuas zu anständigen Deutschen. Wann wird die erste Kirche da auf dem Sattelberg stehen? Die Kotte müssen sich für den Glauben entscheiden, nicht der Glaube für Sie. Wenn es soweit ist, werden Sie auch eine Kirche bauen. Sie, nicht ich. Na, ein bisschen nachhelfen muss man aber schon. Sie haben nicht die geringste Vorstellung, mit welchen Geistern diese Menschen leben. The time was our grandfather and they have some sort of custom to do with Germany New Guinea Company. They took over their land. Auf der Anhöhe der Manababe, das Gerippe der alten deutschen Villa. Tag 5. Ein seltsamer Mann wohnt heute hier, Nagao. Es liegt etwas Dämonisches und Schalkhaftes in seinen Zügen. Die Ruinen seiner Zahnreihen sind betelrot. Sein Blick ist eindringlich. Geruschte Betelnuss. They have a big malaria. But that was not a malaria. They make magic. Who made the magic? Our people from here. They made magic. In this colonial time, there was also a man named Hermann Detzner. Did you hear the story about Hermann Detzner? Yeah, we have a story, but I can't tell you. Is it not a good story? No, he's a good man to help everybody, but I can't give you that story. Nagao hat etwas zu verbergen. Unruhig wandern seine Augen zwischen uns und dem Urwald hinter uns hin und her. I can't tell it. Yeah, I promise. And he promised me. Don't tell anybody about me. Was soll das bedeuten? I cannot give you any answer. Er kennt mich. Er hat mir versprochen, unser Geheimnis zu bewahren. Wovon spricht er nur? And the man was not dead, is alive. And he will back again. So I can't tell you anything. Das ist ja unerhört. Er sagt, thank you. Ich würde wiederkommen. Man is still working with me. Er ist wohl geisteskrank. Oder hinterher rennen. Tag 7. Der Jeep kämpft sich die Piste zum Sattelberg hinauf. Am Straßenrand überall winkende Menschen. Es ist so lange her, dass hier Weiße waren. Meine treuen Kotte-Leute. Gute Deutsche, ich wusste es. Kai, you still keen on going into Sattelberg? Yeah, for a short stop to see the church would be good. Nein. Hauptmann. Ich werde mich nicht verstecken. Hören Sie mir doch erst mal niemals zu. Hören Sie einmal zu. Nein. Ruhig nein, jetzt. Nein, Hauptmann Denzler, beruhigen Sie sich jetzt. Niemand wird Sie ausliefern. Ja, wir werden eine Lösung finden. In der Heimat tobt der Krieg und wir verkrümeln uns unter Kokospalmen. Das entspricht nicht meiner soldatischen Auffassung. Noch weht schwarz-weiß-rot über dem Sattelberg. Die Australier, die haben einen Spähtrupp gesendet. Und sie kommen wieder. Sie wissen, dass sie hier oben irgendwo stecken. Es steht zu viel auf dem Spiel. Mein lieber Kaiser, Sie haben auf dem Sattelberg vorbildliche Arbeit geleistet. Und ich gedenke, die meine zu tun. Geben Sie mir ein paar Ihrer tüchtigsten Leute. Verstehen Sie denn nicht, wenn ich das tue, dann wird man die Dörfer niederbrennen. Ja, Herrgott auch. So ist das nun mal im Krieg. Sie verstehen gar nichts. Bist du nicht, Kaiser? Gar nichts verstehen Sie. Komm mal, Detzler, bitte nicht rein. Chief Sake von Junglein hat Idee. So? Der Sattelberg. 1000 Meter über dem Meer. Die höheren Tropen sind von angenehmer Luftigkeit. Die kleinen Stelzenhäuser sind umsäumt von gepflegten Blumenrabatten. Deutsche Ordnung im deutschen Dschungel. Kaiserswerk. Selbst eine große Kirche steht nun hier. Ganz wie ich es prophezeite. Die Frau vor der Kirche weiß zu erzählen. Ihre Großmutter war Küchengehilfin bei Christian Kaiser. Detzners vorübergehendes Versteck war hier ganz in der Nähe. Die Großmutter brachte ihm Essen und sah, wie er mit einheimischen Militärübungen abhielt. Seine Kommandos schrie er auf Deutsch. Marschieren, marschieren. Die Überlieferungen ihrer Großmutter sind bildreich und genau. Detzners dauernde Ängste, entdeckt zu werden, entluden sich in Wutausbrüchen. Doch Kaisers hohes Ansehen bei den Papuas sollte dem Offizier bald weiterhelfen. Hermann Detzner wurde nach Junsain geschickt. Höher hinauf und tiefer in den Urwald. Formidabel. You in the church way. Yes? Yeah. What do I have to do? They will pray. You just stand. Okay. Mr. Pastor is going to make a word of prayer. God, Papa, strong to my long heaven. Me play little map in big name, long you inside, long big name, long picking in, long you, Jesus Christ. Junsain. Tag 8. Das ganze Dorf ist gekommen, in farbenfroher Feierlichkeit. These are all his family members connected with the Disney stories. So they are here especially to welcome you. Gewehr hoch! Gewehr hoch! Gewehr ab! Gewehr ab! Nehmen Sie Haltung an, Grenadier Piepenfatz. Ich vergesse mich gleich. Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Klatsch! Stillgestanden! Rühren! Was ist das für ein Lärm? Englisch! Englisch! Anglese! Auf die Nase! Anglese! Anglese! Anglese! Lese. Hände hoch! Tänz ab! Ach, du bist es, Nebers. Was erschreckt er mich so? Hommann, ich bringe Papierfehler. Eine Shakespeare-Ausgabe. Ist Nachricht vom Kaiser? Ah, Nachricht vom Kaiser. Gilt das Gejaul im Dorf, dem Sieg des Vaterlandes. Kaiser? Ja, Missionar, Kaiser. Nun sein. Ach so. Großes Fest. Ach so, er wird nicht hinaufkommen, mich zu besuchen? Zu viele Leute. Im Dorf nicht gut. Morgen gehen nach Tobo. Zu den Menschenfressern. Kruzi Türken, na, komm erst mal mit zu meiner Hütte. Ich werde noch verrückt da oben. In der Einsamkeit. Sorry, Berg, nicht gut. Bironko. Wohnt ein Geist. Bironko? Woher weißt du das? Okay, they know the story, and it's not possible for us to tell you, but there is a warning before he left us. It's from our grandparents up until for us today. Tag 9. That's why they feel. Die Leute aus Junsein bilden einen großen Kreis. Die Jüngeren haben noch nie einen Weißen zu Gesicht bekommen. Ihre Vorfahren gehörten zu denen, die Detzner im Dschungel versteckt hatten. Sie fühlen sich noch heute an das Versprechen ihrer Urgroßeltern gebunden, zu schweigen. Kaiser hatte sie gewarnt. Wenn jemand plaudern sollte, wären sie alle des Todes. It's more than 100 years ago. Nobody looks after Detzner anymore. Die Ahnenzeugen beratschlagen sich. Dann fassen sie sich ein Herz. Okay, at that time Hammond Detzner was hiding there. There's nobody in the community know that Hammond is hiding. Detzner durfte nicht im Dorf leben. Die Gefahr einer Entdeckung war zu groß. Draußen in der Welt tobte ein fremder Krieg, der auch nach ihnen greifen könnte. Sie versteckten ihn tief im Dschungel. Die Furcht vor ihm ging um. Er war so seltsam und manchmal aggressiv. Detzner erschien ihnen wie ein Geist. And what has he done the whole day? Because he was alone in the hut the whole day. Helmut Detzner have one cookie. We call cookie parrot. The cookie is a white parrot. Ich habe ihn Pfefflein genannt, meinen weißen Kakadu. Er war der Einzige, mit dem ich reden konnte. Nebas Pipai Kaiser disponiert als mein Kurierläufer. Gewehr hoch! Shakespeare! Gewehr ab! Shakespeare! Ja! Shakespeare! Da! Was hast du nur an dem gefressen? Pfefflein! Shakespeare! Ja! Unsern täglich König Lear, gib uns heute. Lear? Ja. Lear? Ja. Bironko. Ich studiere schon lange, wie ich dieses Gefängnis, worin ich lebe, mit der Welt vergleichen wollte. Die versuchen! Und weil die Welt volkreich ist und hier kein anderes Geschöpf als ich selbst, so kann ich nicht damit zurechtkommen. Denn kein Gedanke ist zufrieden. Sogar die besten, die Gedanken von göttlich Dingen, sind mit Zweifeln untermischt und setzen das Wort selbst dem Wort entgegen. Gedanken, die nach Freiheit streben. Freiheit! Theatergeschwafel, Wasserkopf gesülzt, Sangläse gelöscht. Ich muss heraus. Gottverdammte Falle. Dieser edle Urwald. Wo ist mein Krieg? Wo ist mein Gegner? Ich werde meine Truppen sammeln und über die Gebirge ziehen. Darum wartet. Und finstere Wipfel. Ich komme. Durch Schneesturm im Bananenrock. Den Feind Englisch werden wir Moors lehren. Auge um Auge und hin zur kämpfenden Heimat. An die Front, in den Krieg, gibt's ein schöneres Sterben als im Ruhm der Tat. Der Jeep schaufelt sich durch Schlammmassen. The Mother of the Roads. Tag 13. Es geht höher hinauf in die Saruwaget Mountains. So I think it was something new for them. When we had first contact between the whites and our locals, they thought that these people were probably the spirits of their long dead ancestor coming back to them. And what was the result of this clash of culture? The second thing that they saw. Beim Erstkontakt mit Deutschen vor 130 Jahren glaubten die Papuas, die Geister ihrer Ahnen wären zurückgekehrt. In ihrem Glauben war die Zeit des Paradieses angebrochen. In diesem würde alles Leben leichter. Denn die Ahnen hatten spezielle Tools dafür. Als die Company das Land für ein paar Äxte, Salz und Zucker zusammenraffte, überlagerten sich Legende und Wirklichkeit. Mit freudigem Geschrei empfing uns die erste Burum-Dorfschaft. Nun konnten sich meine Soldaten wieder einmal regelrecht satt essen. Über ein fettes Dorfschwein. Was auch immer. Soldaten, ich muss wohl geträumt haben. Balum, Balum, warum ist die Banane krumm? Kaiser, Himmel! Wie kommen Sie denn hier unbemerkt hinauf? Ich dachte, wir unternehmen eine kleine Reise nach Tobu, damit Sie mal an die frische Luft kommen. Ja, glänzende Idee, Kaiser. Ich bin schon etwas derangiert. Sie sind meine Rettung. Der 4200 Meter hohen Sturmkoppe galt mein letzter Besuch. Fragend folgten meine Blicke den Konturen des Bismarckgebirges. Werden wir diesmal siegreich aus dem Ringen mit dem Hochgebirge ziehen? Tag und Nacht marschierend, auf ihren vor Kälte und Angst zitternden Armen abwärts getragen. Und man liest ja auch von Leuten, die lange in Gefangenschaft waren oder die lange irgendwo versteckt haben. Tag 15. Wie sie sich da über Wasser gehalten haben, einfach mit Geschichten. Aber vielleicht geht auch daher viel in die Fantasie bei ihm rein. Ja. Er rettet sich in solche Geschichten. Dass er später gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist Wahrheit. Ja. So wie wenn Hegel sagt, der Deutsche hält die Lüge nur aus, wenn er an sie glaubt. Diese Stimmen, die Sie da hören, das macht die Einsamkeit. Nein, ist Geist. Auf Pironko ist Geist. Unsinn. Geister gibt es nicht, nur unseren Gott, Anuto. Wieso haben Sie mich denn überhaupt auf diesen Pironko-Berg verfrachtet? Die Papuas in Yunzain mögen getauft sein. Abgewaschen! Aber der alte Geisterglaube hält sich noch hartnäckig. Dort oben würden Sie niemals zufälligen Besuch bekommen. Geist schießen tot! Du hast doch gehört, der Geist beschützt mich! Tüchtig schritten meine Kanaka der großen Ramu-Senke entgegen. Dort würden wir uns Kanus bauen und den Riegel der Australier durchbrechen, den Regenfluten trotzend, das Vaterland im Herzen. Neugierig? Schmutzig. Steinig. Freudig? Anstrengend. Karstig. Tag 19. Fußmarsch ins Hochgebirge. Gemeinsam mit 18 Trägern, die die Ausrüstung tragen. Überschwänglich? Über reißende Bäche. Hart. Über die Vorklippen des Saruwagit-Massivs. Pampig. Drei beschwerliche Tage lang. Unendlich. In die Rural Areas. Durchnässt. Nach Tobu. Wohin Kaiser mit Detzna reiste. Glauben Kaiser Wilhelm an Anuto. Selbstverständlich. Kaiser Wilhelm, abgewaschen! Selbstverständlich ist unser Kaiser Wilhelm getauft. Und Englisch? Ja, auch Sie sind gottesgläubig. Warum erlauben Anuto Krieg und uns bringen Friede? Das ist eine interessante Frage. Kaiser Wilhelm, nicht Gemeinschaft? Nebas, unser Kaiser ist wie Gott. Unser Kaiser Wilhelm ist Anuto. It has remained something from the old religion? Definitely. Definitely. There are many beliefs there. There are many ideas still existing. Cargo cult issues. A mixture of the traditional and the Christian beliefs coming together. And it's a kind of a hybrid. Hier im Hinterland hatte sich der alte Glaube mit dem christlichen zu einem Hybrid verbunden. Die Weißen, die sie anfangs noch für ihre Ahnen hielten, verfügten über jene magischen Tools, die das Leben leichter machen sollten. Eisenwerkzeug, Streichhölzer und Gewehre. Ganz wie in ihren Legenden überliefert. Da nichts in ihrer Welt ohne Magie geschah, wurden die Gegenstände der Weißen alsbald besonders verehrt. Der Beginn des sogenannten Cargo-Kults. Well, local people's, it's normal. Luft schnappend. Nass. But with you, kaum. It's very tough. Bezwingbar. Schlangenangst. And two slippery stones and hills and mountains. Offend. Rivers. Auf ein Ende. Anthropophagia. Menschenfresserland. Kaiser durchbrach den Zauber. Jahr für Jahr. Dorf für Dorf. Stamm für Stamm. Die alte und am weitesten abgelegene Gebirgsmission Tobu liegt auf einer hohen Bergklippe. Gewiss war dies dereinst ein Geisterberg. Acht Männer in einer Gästehütte. Oberlippenbärte, pakistanische Augen, die Zahnpartie von Freddie Mercury. Schon wieder ein neuer Stamm und völlig anderer Schlag Menschen. The war began. And during that war, a man, that man came. And our forefathers took him. And so when he was there, they set up a naval base. When the plane came, soldiers came. Das übertrifft ja meine kühnsten Vorstellungen. So weit hat es mein Buch nicht getrieben. They drop it there. Sie haben eine klare Vorstellung von Detzner. Doch scheint er in ihrer Erinnerung auch im Zweiten Weltkrieg noch die Stellung gehalten zu haben. Er soll gar eine Airbase aufgebaut haben. Detzman, wie meinen? Die Japaner, die Japsen. Auch ihre Vorfahren wollen Detzner beschützt haben. Die Geschichten gleichen sich mit denen von Yun Sein. Nur liegen 30 Jahre zwischen diesen. And then the Japanese soldier, he asked again. He said, Christian Kaiser sent me to pick that soldier. Kaiser wollte mich verraten. Jetzt schlägt's 13. Hey, was singen die da? Wir mögen Häuptling Kaiser sehen. Amen, gute Nacht und Dankeschön. Still, Hauptmann. Beim Gossa-Fest treibt man keine Scherze. Ach, Kaiser, Sie wollen die Brauen von Tobu bekehren. Und gleichzeitig dulden Sie diese Heidenbräuche. Hören Sie das Schwirren der Hölzer? Gossa, Gossa. Ja, das sind Ihre Ahnengeister. Sie wollen sehen, ob Anuto Sie fürchtet. Psst. Sie bringt uns noch in Teufels Küche oder Kochtopf. After the Second World War, I read in a book, it was coming up in the hinterland, the cargo cult. Die heikle Frage nach dem Cargo-Kult. Geschlagene 10 Minuten diskutieren sie miteinander. Dann soll die Frage wiederholt werden. Erneut besprechen sie sich ausführlich. Some have the wisdom, some have the knowledge. So wisdom and knowledge, two people are fighting in this country. So wisdom people. Manche besitzen die Weisheit und manche das Wissen. Der ewige Kampf in Papua. Es ist noch immer so. Ich zeige euch, wie es um euren christlichen Glauben steht. Es ist ein Feuer, das ihr nur anzündet, weil ich komme. Ich trete dieses Feuer aus. Seht, seht, euer wirklicher Glaube, die Zauberei, die lasst ihr weiter schwelen, wie diese schwarzen Kohlen hier, Zeichen eurer Finsternis. Dies ist der große Schwindel. Erkennt es endlich. Nimas, hol er mir den Kanister. Oh Mann, was? den Kanister mit dem Petroleum. Ja, Haumann. Wollt ihr so verharren? Halb Zauberei, halb Glauben? Dann ziehen wir weiter. Anuto ist unser aller Gott. Nur er bringt euch das Miti, den Frieden. Doch es liegt an euch, den Weg zu ihm zu finden. Oder wollt ihr seine Kraft und Stärke spüren? Die ewige Flamme, die in uns Deutschen lodert. Das große Licht. Um Himmels Willen, was tun Sie da, Detzner? Ich bringe den Wilden das Licht. Sie verdammter Narr. Ja, ja, ja, ja. Großer, großer. Mindig, Tag 23. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass er trotzdem sehr einsam sich gefühlt hat. Ja, aber mich interessiert auch immer dann diese Ausdünnung von Kultur, von Sprache, von, dann übernimmt ja was anderes. Ne? Der Urwald ist sehr laut, besonders nachts. Da ist viel Wahnsinnspotenzial und dann entsteht eine neue Welt. Bironko, Ketzmen, Ketzmen, Ketzmen, Long, Long. Thank you, danke schön. Ja, danke schön. Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare. Schimpfhafen, ja. Formidabel, formidabel, Sieg, Kaiser, Wilhelm, Krieg, Detzner. Oh Mann! Sorry, oh, sorry. Oh, du bist das. Oh Mann, nicht gut. Long, Pirocco. Malaria. Magic. Malaria. Feuer machen. Gut für Malaria. Für Hammer. Jetzt, man, du! Jetzt, man, du! Ey, was zum Teufel? Mach das Feuer aus! Mach's aus! Du bringst mich noch um hier! Ist gut! Wieder ab! Sorry, ist gut! Nichts ist gut! Ich sterbe hier! In diesem gottverdammten Kaiser-Wilhelm-Land! Tag 26. Der Regen hat nachgelassen. Die Erlösung der Rückfahrt. Could you us explain the cargo cult again? You have to do the right things in order to get this good life. That's the whole idea. When traditional culture comes in interaction with the modern culture, which is the Western culture, it gives totally a difference. Pukuku. Werde dick und fett. Pukuku. Bringst du die Saat in die Erde, sag Pukuku. Fütterst du das Schwein, dann sag Pukuku, Pukuku. Pflanz- und Tierzuchtzauber. Nimm das Werkzeug des weißen Mannes. Nimm seine Kleidung, nimm sein Geld und sag Pukuku. Werde dick und fett. Pukuku. Werde mehr und werde größer. Der Weltkrieg, der zweite, kam. Die fremden Stämme der Japaner, Amerikaner und Australier rückten ein und zogen sich das Fell gegenseitig ab. Als der Spuk vorüber war, blieben Unmengen an seltsamen Dingen liegen. Pukuku, werde dick und fett. Pukuku, kultischer Tanz um westlichen Müll hob an. Und schlaue Ethnologen kamen und sahen sich um. Cargo-Kult, sagten sie. Ersatzhandlung, sagten sie. Und sagten sie. Und sagten sie. Doch ist es nicht auch das, was wir selbst im Westen tun? Pukuku, werde dick und fett. Das ist schon ein bisschen wie eine Einweihung, die wir hier erfahren. Ein uraltes Dorfgeheimnis. Zurück in Jungsein. Die Ahnenzeugen haben eine Überraschung vorbereitet. Es geht in den Urwald. Steil geht es bergauf. Biroko, der Geisterberg. Detzners Fluchtburg, seine Falle im Paradies. Barmherziger. Hier. Das ist es. Wahnsinn. Das ist ja winzig. Ja. Das ist ja gar nichts. Das war es. Ich meine, es ist schon neu gebaut, ne? Das ist jetzt neu gebaut, ja. Aber auch, was für ein elendes Loch. Die Urenkel von Detzners Helfern haben dessen Hütte wieder aufgebaut. Immer nass. Ein Urwald-Iglu aus Zweigen, Reisig und Blattwerkdach. Keine 10 Quadratmeter groß. Oh, riecht ihr das? Oh, der Geruch, ja, die Schwere, das ist ja schon Todesatmen. Aber wenn man mal ganz still ist, Dann ist das der Sound, den er jeden Tag hatte. Das. Mhm. Regenwasser. Ich höre Stimmen. Hermann, wer bist du? Wenn ich das wüsste. Ich bin, weil ich erinnert werde. Hier in Papua würden sie mich deinen Ahnen nennen. Vielleicht bin ich das Buch, das du schreiben wirst. Über deine Heldentaten. Heldentaten? Ganz so, wie du es träumst. Wie es dir erscheint. Als Humboldt Ozeaniens. Ja, Humboldt. Humboldt, jetzt nach Detmen. Hat die Heimat den Sieg davongetragen. Was du Heimat nennst, wirst du nicht wiedererkennen. Der Wahnsinn allein trägt den Sieg davon. Halt dich daran fest und schreib es auf. Ich und ein Schreiberling. Humboldt, jetzt mit Schreiben bleiben! Eine Frau in traditioneller Kleidung nähert sich. Yes. Sie bringt Bananen, yes, und hält einen langen Eisenstab in der Hand. What kind of stick is it? Dieser Prügel war mein letztes Habe. Sie haben Detzners Eisenstab von Generation zu Generation weitergegeben. Ob er ein Kultstück, ein Fetisch ist? The story is into this tool. Hände hoch! Hands up! Master Hermann, endlich Friede! Das Ende kam plötzlich und überraschend. O Bironko, wir werden uns nicht wiedersehen. Aber meine Enkel werden kommen und es euch vielfach verlohnen. Wir haben nur noch eine Bitte zu Anuto, dass die Deutschen bald wiederkommen und dem Land der Farbigen die Ordnung wiederbringen, welche die Engländer über den Haufen geworfen haben. Weisheit? Ja. Bilonglong. Was übersetzen Sie denn da für einen Unfug? Hm? Ich verstehe das nun mal so. Sie haben wohl einen Sonnenstich, Hauptmann Detzner. Weisheit? Bilonglong. Kommen Sie, Detzner. Die Australier warten auf Sie in Finschhafen. Es geht nach Hause. Dann tritt ein Häuptling vor und übergibt mir einen Grasbeutel mit Silberlingen. Dann tritt ein Häuptling vor und übergibt mir einen Grasbeutel mit Silberlingen. Nimm diese kleine Summe und bringe sie zu unserem Kaiser Wilhelm. Nimm diese kleine Summe und bringe sie zu unserem Kaiser Wilhelm. Dies soll unser Beitrag sein zu dem Denkmal für die vielen gefallenen deutschen Krieger, die auch für uns dunkelhäutige Deutsche gestritten und gelitten haben. Detzmen walking! Detzmen walking! Finschhafen, Tag 28. Der alte Friedhof der Missionare ist dichter Urwald heute. Nagau, der Mann aus der Gespenstervilla, schlägt den Weg frei. Riesige Blätter und Lianen. Darunter kommen die alten Gräber zum Vorschein. It must be also a grave from the missionaries from Helsbach, perhaps. Mister, that's not the truth. Not the truth. Yeah. What is written there? Christ is my father. From the story when you going up to Yunjiang, they give you the story. From us, from here, this is Tobelman. That's a Tobelman? Yep. That's true. I give you the true story. And then this grave, in dem Grab liegt kein Missionar, sondern ein anderer, aber nicht irgendein anderer. Nagao fügt hinzu, dies wäre ein Tobu-Mann und dass man uns versucht zu täuschen. Hier lege er. Alles erscheint unheimlich und dennoch wirklich. Nagao wirkt offener als bei der Begegnung vor 3 Wochen. Wahrscheinlich, weil er gerade nicht in der Nähe ist. So, they confused us, I think, about so many years ago. Wie befreit schreitet er voran hoch zur Geistervilla. Im alten Arbeitszimmer des Erbauers hat Nagao sein Lager aufgeschlagen, seine Schleuse zu seinen andauernden Träumen. Have you ever heard the story from Hermann Detzner? It was a German officer. Why I came up here? Because of that white man. He brings me happier. And still he stay with me here. And he showed me plenty of things, that white man. And in my language, they call that... Weißer Kakadu ist der Name, den Detzners Geist hier trägt. White cocky. In Nagaus Vorstellung ist er kein Traum. Er lebt und bringt Heil und Wunder. He is still alive. Under the ground. And my understanding is that I think he's my God. Tag 30. Das Wiesenrollfeld von Gagedu. Die Salomonensee wiegt sich in gleichgültiger Erhabenheit. Abschied von Detzners tropischer Heimat. Als dieser 1919 nach Deutschland zurückkehrte, gab es keinen großen Bahnhof. Dann schrieb er sein Buch, 4 Jahre unter Kannibale. Der Ruhm europaweit kam über ihn wie ein warmes Bad. Der Beifall der Akademien, die gut besuchten Vortragsreisen, anhaltende Ehrungen und Ovationen der Gestrigen. Sein Buch, ein Buch der Heldentaten. Ein Kompendium der großen Entdeckungen Detzners in Papua, denen sich selbst ein Humboldt nicht hätte schämen müssen. Doch auch Flier und Kaiser konnten lesen und Lügen haben kurze Beine, selbst wenn sie Stiefel tragen. Detzners Ruhm zerbrach und er geriet in Vergessenheit. Fast. Let me just backtrack a little. We grew up with the church history. At the same time, Flier und Kaiser sind die Kirchenväter Papuas. Doch unter den Fundamenten dieser Kirche schlummert ein dunkler Raum. Findet man die Tür dazu, offenbart sich die Legende um einen mystischen Mann, der als erster kam und im Verborgenen lebt. The understanding of Disna is related to that guy, the mystical guy. And could you tell me what the local people what they expect from this mystical guy? What's the function? The mystical guy represented the opening, the doorways to get all the material world of the physical material world. Detzners Geschichte im Dschungelversteck verschmolz mit eben jener Saga vom verborgenen Mann. Gleich dem wild überwucherten Urwald überrankt und überwächst sich, was Wahrheit, Wunsch und Wille ist. Die Vorstellung vom mystischen Mann in der Verborgenheit wandert weiter. Als Türöffner, Torwächter zur materiellen Glückseligkeit. Als Wegweiser in die Welt der Gaben. Pukuku, Pukuku, Deadman, Deadman, Deadman, Deadman walking. Detzman Walking oder die Verwandlung des Hermann Detzner. Hörspiel von Kai-Uwe Kohlschmidt. Es sprachen Hermann Detzner, Alexander Scheer. Autor Arthur Adler. Detzman Klaus Manchen. Christian Kaiser. Frederik Schmid. Kakadu Momo Kohlschmidt. Nebers Komitok Bono. Polizeiwachtmeister Konrad. Johannes Richard Völkel. Tonmann Steffen Zieplik. Musik Mark Chayet. Ton Martin Selig und Iris König. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Kai-Uwe Kohlschmidt. Redaktion und Dramaturgie Regine Ahren. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017.